Nessa parola di un libro, cioè Meetinger, è a forza di Meeting Alters, Institutionen und Unternehmungen in der Habsburger Monarchie. Avete naturalmente tutto il testo del riassunto del professor Meetinger, pregherei di seguirlo, così io poi eviterei al massimo la. Prego. Scusi, prima di tutto prego scusa per qualche sbaglio nel riassunto presentato mi è sfuggito. Secondo, professor Elze ed io parliamo delle istituzioni per l'indagine sul Medioevo, ma non delle imprese militari nella Germania rispettivamente nella monarchia asburgica, come ha annunciato l'Adige del 15 settembre. Terzo, es ist selbstverständlich, dass der Umfang des mir gestellten Themas jede Vollständigkeit ausschließt und für eine ideengeschichtliche Vertiefung die zugemessene Zeit nicht reicht. Dies als Vorbemerkung. Als erster österreichischer Editor von mittelalterlichen Geschichtsquellen kann in gewissem Sinne Otto von Freising bezeichnet werden, da er in seinen Gesta Fridericii auch Urkundentexte und Auszüge überlieferte. Nach der im 15. Jahrhundert mit Thomas Ebendorfer einsetzenden planmäßigen Geschichtsforschung gingen besondere Anregungen zur Edition und Sammlung mittelalterlicher Geschichtsquellen vom Hof Erzherzog Sigmunds von des Münzreichen von Tirol aus, die von Kaiser Maximilian I. aufgegriffen und weitergeführt wurden. Als Politikum gelangte dann die Historiografie vornehmlich in die Hände des Adels und seiner Literaten, doch gab es daneben auch wissenschaftliche Strömungen, etwa Anfang des 17. Jahrhunderts den Plan zur Herausgabe von Scriptores Rerum Austriacarum. Ende des 17. Jahrhunderts flößten Siege in Ost und West eine Flut barock-historischen Schrifttums aus, bevor sich im 18. Jahrhundert die österreichischen Klöster in die Forschung einschalteten und sich der mittelalterlichen Historiographie und den urkundlichen Quellen zuwandten. Zu nennen sind hier neben anderen vor allem die Melker, Benediktiner, Bernhard und Hieronymus Petz, sodann Adrian Rauch, Adam Franz Kollar und der Göttweiger Abt Gottfried Bessel mit seinem Versuch einer Spezialdiplomatik der deutschen Königsurkunden. Die historischen Grundwissenschaften wurden schon im Maria-Theresianischen Österreich eifrig gepflegt und Österreich besaß schon im 18. Jahrhundert ein dreibändiges 1799 bis 1785 herausgekommenes Werk der Quellenkunde. Nun setzte auch in den Landschaften ein mehr und mehr steigendes Interesse für die Landesgeschichte ein. Geschichts- und Musealvereine planten und begannen Editionen und einzelne hochbegabte Forscher wie Franz Kurz, Josef Kmell und Ernst Birk haben eine Reihe von Quellenpublikationen geschaffen. Diese Forscherpersönlichkeiten, deren Bestrebungen unter dem Einfluss der Monumenta Germania Historica und Johann Friedrich Böhmers in der 1847 installierten Akademie der Wissenschaften und dem 1854 gegründeten Institut für österreichische Geschichtsforschung auslaufen, leiten zur modernen Geschichtsforschung Österreichs in der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts über. Forschung und aktive Wissenschaftspflege waren zu ihrer Zeit eine Aufgabe der Hofinstitute, nicht aber der Universitäten. Diesen hatten die großzügigen Reformen Maria Theresias und Josefs II. Zwar eine gesicherte Stellung gesichert, aber durch die staatliche Bevormundung des Unterrichts und dessen ausschließliche Ausrichtung auf die berufspraktische Ausbildung der Beamten, diesen die freie wissenschaftliche Entfaltung genommen. Da auch in der franziszeischen Zeit und im Vormärz an eine einschneidende Reform der Universitäten nicht zu denken war, für sie keine bedeutenden Gelehrten gewonnen und die Hauptkollegien nach vorgeschriebenen Lehrbüchern buchstäblich gelesen wurden, wirkten die namhaften Wissenschaftler jener Zeit an den Hofinstituten. An der Hofbibliothek, der heutigen Österreichischen Nationalbibliothek, war der Germanist Theodor Georg von Karajan beschäftigt, der sich nach 1848 der Historie zuwandte und als Editor tätig war. Von ihm stammt etwa die bekannte Ausgabe des Salzburger Verbrüderungsbuches von 1852. Hier wirkten auch Stefan Endlicher und Ernst Birk, der 1837 in die Hofbibliothek eintrat und von 1871 bis 1891 ihr Vorstand war. Er ist Editor von drei Bänden der Monumenta Conciliorum Generalium Seculi Decem Quinti und Verfasser der Regessen zu Lichnowskis Geschichte des Hauses Habsburg, die in 8 Bänden ab 1836 erschienen ist. Am 1749 begründeten Haus-, Hof- und Staatsarchiv wirkten die Tiroler Historiker Anton Roschmann und Josef Hohrmeier. Hier war Andreas von Meiler, der Verfasser von Babenberger Regessen 1850 und der Regessen der Erzbischöfe von Salzburg beschäftigt. Der führende Historiker des Archivs war seit 1834 Josef Kmehl, seit 1846 dann als Vizedirektor. Kmehl förderte massiv die urkundliche Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Österreichs und gab unter anderem seine Materialien zur österreichischen Geschichte, den österreichischen Geschichtsforscher und die Monumenta Habsburgica heraus. Wegen seiner Beschränkung auf Österreich und seiner hastigen Editionsart hat Kmehl harte Kritik erfahren, so besonders auch für seine Regestenwerke, die Regesten Rupprechts 1834 und Friedrichs III. 1838 bis 40, bei deren Abfassung er die böhmischen Grundsätze vernachlässigte. Immerhin sind seine rund 9000 Nummern umfassenden Regesta Chronologico Diplomatica Federici Tertii Romanorum Regis eine bis dato unersetzte Materialsammlung und somit noch immer Forschungsgrundlage für die Epoche dieses habsburgischen Kaisers. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv war somit durch seine Archive und Benutzer auch schon vor der Lockerung der Benutzungsbestimmungen von 1868 ein bedeutendes Zentrum der historischen Forschung. Als wissenschaftliche Institution trat 1847 die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften hinzu, deren weitere Entwicklung, wie auch die Einrichtung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, mit den in Zusammenhang mit dem politischen Umschwung von 1848 stehenden Reformen des Grafen Leo Thun Hohenstein gesehen werden muss. Durch diese Reformen wurden nun auch die Universitäten wieder in den Forschungsbetrieb eingeschaltet. Dabei wurde an der nach deutschem Vorbild installierten philosophischen Fakultät die Geschichte, die bislang nur Hilfsfach an der juridischen und theologischen Fakultät gewesen war, zu einem selbstständigen Lehr- und Prüfungsfach. Als entscheidend erwies sich das planmäßige Waltentuns bei den bestehenden und neu geschaffenen Professuren, besonders durch die Berufung von deutschen Historikern nach Österreich. An die Universität Wien wurde der Westfale Wilhelm Grauert berufen, dem 1849 die Einrichtung eines historischen Seminars aufgetragen wurde. Nach seinem frühen Tod 1852 folgte der Nassauer Josef Aschbach, der Verfasser einer Geschichte Kaiser Sigismunds, der sich dann um die Erforschung der Geschichte der Wiener Universität verdient machte. Ihm folgte 1872 als letzter Universalhistoriker der Ranke-Schüler Max Büdinger. Als neue Lehrkanzel kam 1851 die österreichische Geschichte, besetzt mit dem Tiroler Albert Jäger, dem Gründer und ersten Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 1854 bis 1869 dazu. Als Ordinarius wirkte daneben auch 1861 Otto Karl Lorenz, ein Absolvent des ersten Ausbildungskurses des Instituts und Beamter des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, der sich besonders der spätmittelalterlichen österreichischen und deutschen Geschichte zuwandte und als hervorragendes, bislang noch unersetztes Werk Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von der Mitte des 13. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 1870 herausbrachte. Als Ordinarius für österreichische Geschichte folgte ihm Alfons Huber, als weitere Ordinarien für mittlere und neuere Geschichte sind in Wien noch Heinrich Zeisberg und Oswald Redlich zu nennen. Während die durch das Institut repräsentierten Hilfswissenschaften erst mit Engelbert Mühlbacher ein Ordinariat erhielten. An der Grazer Universität wirkte der Breisgauer Johann Baptist Weiß 1853 bis 1891. Das Fach österreichische Geschichte war durch Franz von Krones vertreten. Nach Innsbruck wurde 1852 der aus Paderborn gebürtige Julius von Ficker berufen, dessen reiches wissenschaftliches Wirken Innsbruck zu einem dem Wiener Institut gleichwertigen Zentrum der Mittelalterforschung werden ließ. Hier wirkten auch Alfons Huber, der später ein Ordinariat in Wien übernahm, dann ab 1871 im Rahmen einer Mittelalterlehrkanzel Arnold Busson sowie Karl Friedrich Stumpf-Brentano und Ferdinand Kaltenbronner, welche die Lehrkanzel Hilfswissenschaft betreuten. Zum Ausbau der Lehrkanzeln und der systematischen Berufungspolitik kam als dritter Reformfaktor die Gründung der Seminare hinzu, so in Wien bereits 1849, in Graz 1866, in Innsbruck 1872 wurden die Seminare nach professoralen Widerständen erst spät eingerichtet. Hier hatten sie hilfswissenschaftlichen Charakter, während in Wien diese Aufgabe von Albert Jäger, das von Albert Jäger begründete Institut für österreichische Geschichtsforschung übernahm. Ursprünglich als Schule zur Bearbeitung der österreichischen Geschichte geplant, erfuhr es unter dem Einfluss der österreichischen Unterrichtsverwaltung und ganz besonders durch die Persönlichkeit des Sachsen Theodor von Sickel seine hilfswissenschaftliche Ausrichtung. Auf die Universitäten, die Akademie der Wissenschaften und das Institut für Geschichtsforschung konzentrierten sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Arbeiten zur Erforschung des Mittelalters, die ihrerseits wiederum landschaftliche Bestrebungen beeinflussten. Wenden wir uns zuerst kurz der Akademie, dem Institut für Geschichtsforschung und dann den einzelnen Ländern der Habsburger Monarchie, so wie es im Thema vorgesehen ist, zu. Die Vorgeschichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, die am 14. Mai 1847 gegründet wurde, reicht bis eine auf Leibniz propagierte Gelehrtengesellschaft zurück. Sie entstand erst, nachdem in den nichtdeutschen Teilen des Kaiserreiches schon längst Akademien bzw. Sozietäten eingerichtet worden waren. Unter den ersten 40 wirklichen Mitgliedern der Akademie, so heißen sie in Österreich, befanden sich 11 Historiker, darunter Kmel, Jäger, Palatzki, Stülz, Graf Josef Teleki und andere. Dank der Initiative Kmels erstand noch im Gründungsjahr als älteste die historische Kommission. Diese konnte am 22. Dezember 1847 einen weit gespannten Arbeitsplan für Vorarbeiten zur quellenmäßigen Sicherung einer österreichischen Geschichte vorlegen. An erster Stelle stand die Herausgabe von Geschichtsquellen der Fontes Rerum Austriacarum, Bohemicarum, Hungaricarum, Polonicarum und Italicarum, gegliedert in 2 Hauptabteilungen, Scriptores und Diplomataria et Acta, im Zeitraum bis zum Tode Maximilians I. Zudem wurden spezielle Quelleneditionen ins Auge gefasst, für deren Veröffentlichung 1848 das Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen in fortlaufenden Bänden geschaffen wurde. Im folgenden Jahr setzten die Fontes Rerum Austriacarum, wie der Titel der Sammlung nun kurz lautete, ein, in denen in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche mittelalterliche Geschichtsquellen, vor allem auch Urkundenbücher, ediert und kritische Untersuchungen publiziert wurden. Als Einzelwerke traten hinzu die Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge aus dem Hause Babenberg von Andreas Meiler 1850 und die Herausgabe von der Regesten der Habsburger Regenten im Zeitalter von 1476 bis 1576, die Monumenta Habsburgica in 4 Bänden. In diesen Jahren der Entfaltung der Akademie bis zum Jahre 1878 wurde zudem die Herausgabe der Akten der Konzilien des 15. Jahrhunderts in Angriff genommen, die 1857 den ersten Band der Monumenta Conciliorum Seculi Decimi Quinti erscheinen lassen konnte. Bis 1896 folgten noch 2 weitere. Zudem wurde 1864 eine eigene Kommission zur Herausgabe der österreichischen Weistümer Teidinge eingerichtet. In diese Zeit fällt auch die Anbahnung einer Mitarbeit an den Monumenta Germania Historica, nach deren Reorganisation die Akademie 2 Delegierte in die Zentraldirektion entsandte. Im Rahmen der philosophisch-historischen Klasse hatte die Geschichte vor allen Fächern der Klasse einen Vorsprung. Das Zentrum ihrer Arbeiten bildete auch weiterhin die Erforschung der österreichischen Geschichte durch Erschließung ihrer Geschichtsquellen. Dazu kamen bereits genannte Forschungsvorhaben wie die Konzilsakten und Weistümer und selbstständig erschienene Werke zur Geschichte einzelner Kronländer von verschiedenen Akademiemitgliedern ich nenne nur Jäger, Redlich, August von Jaksch und Alfons Huber. Als weites wissenschaftliches Gebiet kam dazu die Mitarbeit von Mitgliedern der Akademie an den Unternehmungen der Regesta Imperii, deren Leitung 1906 an die Akademie überging, dann der Monumenta Germaniae Historica mit Sigis Wiener Diplomata-Abteilung und den frühneuzeitlichen Nunziaturberichten. An weiteren Forschungsvorhaben kamen gegen Jahrhundertende die Edition mittelalterlicher Bibliothekskataloge, die Kommission zur Herausgabe eines historischen Atlas der österreichischen Alpenländer und die Herausgabe der österreichischen Urbare seit 1900 dazu. Das ist die Akademie. Das Institut für österreichische Geschichtsforschung, 1854 nach dem Vorbild der École de Chartres in Paris durch Graf Leo Thun bzw. Albert Jäger gegründet, wurde zu einem Mittelpunkt der hilfswissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Geschichte. Seine Bedeutung verdankt es Theodor von Sickel, der 1856 in das Institut eingetreten war und 1869 die Direktion übernahm. Er hat am Institut im Anschluss an die Pariser Schule und auf Mabillon aufbauend in seinen Beiträgen zur Diplomatik und den Acta Regum et Imperatorum Carolinorum 1867 die neuere paläographisch-diplomatische Methode begründet. In den Jahren 1859 bis 1882 publizierte Sickel die Monumenta Graphica, das erste mit Hilfe der Fotografie hergestellte paläographische Tafelwerk, und betrieb andere wissenschaftliche Unternehmungen. Das Wiener Institut bemühte sich aber anfänglich nicht um Editionen und erhielt erst nach einem Vierteljahrhundert ein eigenes Mitteilungsblatt. Von einer Präponderanz des Instituts kann erst nach der Reorganisation im Jahre 1874 die Rede sein, nachdem das Institut in wissenschaftliche Unternehmungen eingeschaltet wurde und selbst solche einleitete. 1875 wurde Sickel im Zuge der Neuorganisierung der Monumenta Germaniae Historica die Herausgabe der deutschen Königsurkunden übertragen. Mit dem ersten Band, den 1879 erschienenen Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae, in denen Sickel seine neue diplomatische Methode zum ersten Mal mit großem Erfolg praktisch zur Anwendung gebracht hatte, mit den 1880 begründeten Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung und der im selben Jahr erschienenen ersten Lieferung der von Sickel und seinen Schülern bearbeiteten Kaiserurkunden in Abbildungen, setzte jene Periode ein, in der das Institut und seine Mitglieder zum Mittelpunkt der österreichischen Mittelalterstudien aufrückten. Unter der Direktion Sickels von 1869 bis 1891 und in der Glanzzeit des Instituts von 1891 bis 1903, wie man sie genannt hat, unter der Direktion Zeisbergs und Mühlbachers, wurden zahlreiche Forschungsunternehmungen durchgeführt, wobei die neue paläographisch-diplomatische Methode des Instituts durch die Synthese mit der rechtsgeschichtlichen Methode Fickers grundlegend erweitert und weiterentwickelt wurde. Im Rahmen der ersten 1875 entstandenen Abteilung der Wiener Diplomata-Abteilung der Monumenta wurden unter Leitung Sickels die Urkunden der sächsischen Könige und Kaiser ediert. Zudem wurde 1891 eine zweite Abteilung unter Leitung Engelbert Mühlbachers zur Herausgabe der Karolinger Urkunden eingerichtet. Die bereits erwähnten Kaiserurkunden in Abbildungen, das der Mitherausgeber Heinrich von Siebel angeregt hatte, wurde 1880 bis 1891 herausgegeben und gilt als erstes wissenschaftliches Gemeinschaftsunternehmen des Instituts. Zudem sind die Register Habsburgica zu nennen, deren Bearbeitung das Institut 1894 beschloss und Oswald Redlich übertrug. Personell stand das Institut auch mit der Neubearbeitung der Register Imperii in Verbindung, ein Forschungsprojekt, das durch Julius von Ficker nach Österreich gekommen war. Außer Alfons Huber und Eduard Winkelmann waren an ihrer Herausgabe die Institutsmitglieder Emil von Ottenthal, Engelbert Mühlbacher und Oswald Redlich beteiligt. Seit der Übernahme der Leitung durch Mühlbacher verblieb die wissenschaftliche Führung des Registerunternehmens mit der Person des Vorstandes des Instituts für österreichische Geschichtsforschung verbunden. Als weiteres Forschungsunternehmen des Instituts trat 1881 das Istituto Austriaco di Studii, wie es genannt wurde, Storici, das heutige österreichische historische Institut in Rom, dazu. Es war als ältestes historisches Institut dieser Art in kaiserlichen Auftrag eingerichtet worden, nachdem das Vatikanische Geheimarchiv der Forschung zugänglich gemacht worden war. Bis 1901 stand das Institut, dessen Leitung dann Ludwig von Pastor übernahm, unter der Leitung Theodor von Sickels, der ab 1891 in Rom weilte. Unter seiner Ära wurden am Römischen Institut eine Reihe von Arbeiten durchgeführt bzw. in Angriff genommen, von denen lediglich die Untersuchung und Edition des Privilegs Kaiser Ottos I. für die römische Kirche vom Jahre 1962, die Sammlung des vatikanischen Quellenstoffes zur Geschichte der ersten habsburgischen Könige und die Untersuchung und Edition des sogenannten Liber Diurnus erwähnt sei. Wenden wir uns nach diesem Überblick mit Wien, kurz der Mittelalterforschung, noch in den österreichischen Ländern zu. Schon im 18. Jahrhundert hatte sich Adam Franz Kollar um die mittelalterlichen Quellen der Stadt Wien bemüht. Hormeyers neunbändige Geschichte Wiens enthält sodann ein eigenes Urkundenbuch, bevor Kmehl und ihm folgend Seibig und Hauswirt in den 50er und 60er Jahren des Jahrhunderts in den Wiener Akademieschriften eine Reihe von Quellen herausbrachten. Die moderne Erforschung und Edition mittelalterlicher Geschichtsquellen beginnt in Wien mit dem Sickelschüler Karl Ullirtz, der ab 1882 Kustos bzw. Archivar der Stadt Wien war. Er gab 1895 bis 1897 Urkunden und Registen aus dem Archiv der Stadt Wien in den Jahrbüchern der Kunsthistorischen Sammlung heraus und brachte mit dem Wiener Altertumsverein ab 1895 die Quellen zur Geschichte der Stadt Wien heraus. Für Niederösterreich ist hier weniger zu berichten. Das niederösterreichische Urkundenbuch kam über seine ersten beiden Bände, das Urkundenbuch des aufgehobenen Chorherrenstiftes St. Pölten beinhaltend, bis zur Jahrhundertwende nicht hinaus. In Oberösterreich erwuchs die eigentliche wissenschaftliche Erforschung der mittelalterlichen Geschichtsquellen im Laufe des 19. Jahrhunderts im Stift St. Florian mit Franz Kurz, dem Vater der österreichischen Geschichtsforschung, wie man ihn nannte, und dem bereits mehrmals angesprochenen Josef Kmehl. Kurz veröffentlichte die ältesten Urkunden von Lambach und Garsten, brachte in vier Bänden seine Beiträge zur Geschichte des Landes Österreich ob der Enns heraus und verfasste zahlreiche Werke zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs. Franz Kurz regte auf die Schaffung eines Urkundenbuches als Grundlage einer künftigen Landesgeschichte abzielend einen Geschichtsverein an, der 1833 als Verein des Vaterländischen Museums für Österreich ob der Eins mit Inbegriff des Herzogtums Salzburg ins Leben trat. Ein erster Band des Urkundenbuchs des Landes ob der Eins, das somit an der Spitze landschaftlicher Diplomatare neuer Prägung stand, erschien 1852 bis 1906, folgten weitere 9. In Salzburg, wo die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte verbunden mit dem Bedürfnis des Nachweises strittiger Rechtstitel schon mit Josef Metzger 1692 und Franz Thaddäus Kleinmeiren 1784 eingesetzt hatte, erfolgte durch politische Ereignisse, dem vorübergehenden Verlust der Selbstständigkeit des Landes, ein Bruch in der historischen Entwicklung. Erst 1850 erstand hier auf eine von Vinzenz Maria Süß 1834 angelegte Sammlung zurückgehend das Salzburger Museum Carolino Augusteum, das auch städtische Archivalien beinhaltete und über eine eigene Schriftenreihe verfügte. Da ihr Inhalt auf den Museumsbereich beschränkt war, wurde auf Initiative Franz Martin Zillners 1860 die Gesellschaft für Salzburger Landeskunde begründet, deren jährliche Mitteilungen zahlreiche wichtige Mittelalterbeiträge und Quelleneditionen enthalten. Von außen angeregt, Böhmer und Gmehl, verfasste Andreas von Meiler 1866 seine Registen zur Geschichte der Erzbischöfe von Salzburg 1106 bis 1246. Das Salzburger Urkundenbuch, verfasst von Willibald Hauthaler, Abt von St. Peter in Salzburg, setzte dann 1895 bis 1910 mit einem ersten Band ein. In Tirol haben in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Josef von Hormeyer in verschiedenen Werken und Franz Anton Sinnacher in seinen Beiträgen eine große Zahl von Urkunden abgedruckt. 1823 erstand das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum und mit ihm der Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Bereits 1825 setzten die jährlich erscheinenden Beiträge des Ferdinandeums ein. Ein Zentrum der Geschichtsforschung wurde Innsbruck, wie schon angedeutet, durch die Berufung des Westfalen Julius von Ficker 1842. Zu seinen Schülern zählten Alfons Huber, Josef Ecker und Emil von Ottenthal, Engelbert Mühlbacher und Oswald Redlich. In seinen Beiträgen zur Urkundenlehre lehrte er die wichtigsten Probleme der Urkundendatierung. Er erkannte die Bedeutung des Rechtsinhaltes als urkundenkritisches Element. 1867 übernahm Ficker die wissenschaftliche Leitung der böhmischen Regesta Imperii, die seither ein von den Monumenta Germania Historica unabhängiges, selbstständiges, in Österreich lokalisiertes Unternehmen sind. Mit Oswald Redlich begann in Tirol die auf modernen wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Erforschung und Edition mittelalterlicher Geschichtsquellen. Als erster Band der Acta Tirolensia erschienen 1886 seine Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen. Als zweiter Band folgten 1899 Hans von Voltellinis Südtiroler Notariatsimpreviaturen. Im Zusammenhang und unter Einfluss der großen Quelleneditionen erschienen seit den 80er Jahren erschien eine große Zahl kleinerer Editionen von tirolischen Geschichtsquellen aller Art, besonders urkundliche Quellen. Im Bereich des heutigen Südtirol ist zudem hinzuweisen auf den Geschichtsfreund, der 1866 bis 1868 in Brixen auf Initiative des Neustifter Chorherrn Theodor Meierhofer erschien und landesgeschichtliche Themata und Beiträge zur Familiengeschichte des Tiroler Adels enthielt. Im Bereich des Trentino ist die 1750 gegründete Akademie in Rovereto, die Accademia Roveretana degli Agiati, als erste Vereinigung mit geschichtlicher Zielsetzung hervorzuheben. Die Akademie brachte ab 1883 ihre Atti als alljährliche Veröffentlichung heraus. Ein Jahr früher setzte in Trient das Archivio Trentino ein. Bei der Betrachtung der Forschungseinrichtungen der Monarchie wollen wir die anschließenden südlichen ehemals österreichischen Länder Toskana, Modena, Parma, Lombardei und Venetien ausklammern, da sie in diesem Zusammenhang nicht relevant sind. Bekannt sind etwa Sigls Aufenthalt in Oberitalien 1854-55, seine Kontakte zur Mailänder Scuola di Paleographia Diplomatica et Archivistica, die seit 1842 dem Mailänder Staatsarchiv angegliedert war, und die Mitwirkung des Paduaner Archivdirektors Andrea Gloria an Sigls Monumenta Graphica. Im Westen ist der Rundgang mit Vorarlberg zu beenden, wo die Anfänge einer Organisation historischer Forschung auf den Bregenzer Geistlichen Franz Josef Weizsäcker 1784 bis 1822 zurückgehen, der in großem Stil mittelalterliche Handschriften und Urkunden zur Landesgeschichte sammelte. In Kärnten hatte schon Erasmus Fröhlich im 18. Jahrhundert in seinen historiografischen Werken erzählende und urkundliche Quellen überliefert. An historischen Zeitschriften existiert die 1891 begründete Carinthia I Mitteilungen des Geschichtsvereins für Kärnten, die vorher schon ab 1811 als Carinthia die älteste noch bestehende österreichische Zeitschrift darstellt. Daneben erschienen ab 1849 21 Bände des Archivs für Vaterländische Geschichte und Topographie. Gottlieb Freiherr von Angershofen veröffentlichte 1848 bis 65 im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen Urkundenregisten zur Geschichte Kärntens und verfasste ein Kärntner Geschichtshandbuch, das von Hermann und Tangl fortgesetzt in 6 Bänden 1847 bis 1874 erschienen ist. An der Wende des Jahrhunderts brachte sodann das Wiener Institutsmitglied August von Jaksch in 4 Bänden die Monumenta Historica Ducatus Carinthiae, geschichtliche Denkmäler des Herzogtums Kärnten 1896 bis 1906 heraus. Im anschließenden Krain wurde 1831 ein Landesmuseum in Laibach eröffnet und 8 Jahre später ein Musealverein installiert. Hier erschienen die Mitteilungen des Historischen Vereins für Krain und ab 1866 die Mitteilungen des Musealvereins für Krain. In der Steiermark schufen schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gelehrte Jesuiten die Grundlagen zur quellmäßigen Erfassung der steirischen Kirchengeschichte. Am Beginn unseres Untersuchungszeitraumes steht hier die Gründung des Grazer Johanneums, das nach seinem Gründer Erzherzog Johann benannte Nationalmuseum für Innerösterreich 1811, aus dem schließlich Landesmuseum, Landesbibliothek und Landesarchiv hervorgingen. In Graz entstand 1843 der Historische Verein für Steiermark, dessen Mitteilungen 1850 einsetzten. Neben den Beiträgen zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen und den Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark sind an gewichtigen historischen Arbeiten zudem Albert von Muchars neunbändiges Werk Geschichte des Herzogtums Steiermark 1844 bis 1874, wo zahlreiche Urkunden verarbeitet sind, und Wichners vierbändige Geschichte des Benediktinerstiftes Admont 1874 bis 80 zu nennen, die Abdrucke der älteren Admonter Urkunden enthält. Grundlegende Leistungen erbrachte sodann der steirische Landeshistoriker Josef von Zahn, ab 1861 Direktor des Joanneumsarchivs und Gründer des Steiermärkischen Landesarchivs. Er gab 1880 bis 86 steiermärkischen Geschichtsblätter heraus, verfasste ein Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter und bearbeitete den ersten Band des vom Historischen Verein für Steiermark herausgegebenen Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, erschienen 1875, dem dann ein zweiter und dritter Band bis 1260 reichend folgten. Ganz kurz soll hier auch das Küstenland und Dalmatien, das ja auch zur Habsburger Monarchie gehörte, gestreift werden. In Triest wurde 1810 von Domenico Rossetti die Società Minerva, ein Forschungszentrum für Heimatsgeschichte, gegründet, die ab 1829 in drei Serien die Zeitschrift La Geografo Triestino herausgab. Der bei Rossetti als Advokat wirkende Triester Jurist und Historiker Peter Kandler verfasste mehrere Quellenpublikationen, darunter den Codice Diplomatico Istriano und seine Storia Chronographica di Trieste. Durch seine Erforschung von Dokumenten der römischen und mittelalterlichen Geschichte Triests und Istriens legte er die wissenschaftliche Basis für die moderne Regionalhistoriographie. Im istrischen Bereich wurde 1884 in Parenzo zudem die Società Istria di Archeologia e Storia Patria gegründet, die ab ihrem Gründungsjahr Atti e Memorie herausbrachte. Im dalmatinischen Königreich existierten in Zara, Spalato und Ragusa Museen und entstanden lokale Urkundeneditionen und Publikationen. Was die böhmischen Länder angeht, so wurde hier mit der Erschließung von Geschichtsquellen schon im 17. Jahrhundert begonnen, diese jedoch durch den Absolutismus unterbrochen, sodass erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Erforschung der heimischen Geschichte wieder vorangetrieben wurde. Auf eine bedeutende Höhe wurde die Darstellung und Erforschung böhmischer Geschichte durch Franz Palatzki 1798 bis 1876 gehoben, der außer den bis dahin fast ausschließlich berücksichtigten erzählenden Quellen auch Urkunden und Rechtsbücher herangezogen hat und trotz starker nationaler Vorurteile die Grundlagen für weitere wissenschaftliche Arbeiten geschaffen hat. An der Prager Universität, die 1882 in eine deutsche und tschechische Universität geteilt wurde, wirkte der vielseitige Geschichtsforscher Konstantin von Höfler. Hier und bei den Prager wissenschaftlichen Vereinigungen, die älteste von ihnen war die Königlich-Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, entstanden Quellenpublikationen und wurden bedeutende wissenschaftliche Reihen herausgegeben. Die Deutschen, die seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts begonnen hatten, ihren Anteil auf historischem Gebiet selbstständig zu wahren, gründeten im Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1862 eine bedeutende wissenschaftliche Vereinigung, woran der Mitbegründer Höfler entscheidender Anteil zukommt. Um die mährische Geschichtsforschung machte sich Beda Dudik, ein mährischer Geistlicher, der sich an der Wiener Universität für Quellenkunde habilitiert hatte, verdient. Seine 12-bändige allgemeine Geschichte Mährens reicht bis 1350. Zudem behandelte er Mährens Geschichtsquellen. Als wichtige Quellenpublikation erschien in Olmütz 1836 bis 1903 der Codex Diplomaticus et Epistolaris Moravie in 15 Bänden. Wenden wir uns abschließend ganz kurz noch der ungarischen Reichshälfte zu. In Ungarn setzten Quelleneditionen schon mit dem beginnenden 17. Jahrhundert ein, bevor die Erforschung der vaterländischen Geschichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Franz Adam Kollar gipfelte. Von den Maßnahmen Josefs II. Aufgerüttelt, verstärkte das nationale Bewusstsein den Antrieb zur Geschichtsforschung, wobei sich besonders Deutsche wie Gebhardi, von Engel und Fessler hervortaten. Durch Romantik und nationale ungarische Bestrebungen gefördert, setzte im Rahmen der quellmäßigen Erforschung der Geschichte auch die Sammlung der Urkunden ein. Georg Fejer brachte zwischen 1829 und 1866 in 43 Bänden seinen Codex Diplomaticus Hungariae heraus und der Sprachforscher, Historiker und Botaniker Stefan Endlicher publizierte 1848-49 die Monumenta Rerum Hungaricarum Arpadiana. Die bekannten Ereignisse von 1848-49 brachten notgedrungene Auslandaufenthalte der begabtesten Männer und die Schaffung einer ungarischen Volksvertretung wirkte ebenso auf die Forscherarbeit ein. Nun entstand das 12-bändige Werk Das Zeitalter der Hunyadi des Grafen Josef Telegi und Ladislaus von Salais Geschichte der Ungarn. Zahlreiche wichtige Quelleneditionen setzten in der zweiten Jahrhunderthälfte ein. Stellvertretend für sie sei auf die Monumenta Hungariae Historica hingewiesen, die ab 1857 in 4 Abteilungen in Budapest erschienen und bis 1927 auf 169 Bände angewachsen waren. In Siebenbürgen setzten nach dem Ende der Kämpfe im 18. Jahrhundert unter deutscher Führung landesgeschichtliche Forschungen ein. Im Bereich des Königreichs Kroatien und Slawonien lag der Schwerpunkt, der Forschungsschwerpunkt in Agram, das ab 1867 das politische Zentrum, das heutige Zagreb, des Königreiches bildete. Hier wurde 1874 eine Universität eröffnet und zahlreiche mittelalterliche Quellenpublikationen in Angriff genommen. Besondere Aktivitäten entwickelte diesbezüglich die Südslawische Akademie der Wissenschaften, 1867 gegründet, mit ihren Editionen und den in eine philosophisch-historische und eine juridische Abteilung gegliederten Bericht. Schauen wir noch einmal kurz zurück. Rückblickend lässt sich ein weites Feld historischer Betätigung in der Habsburger Monarchie konstatieren. In der ersten Jahrhunderthälfte klang der klösterliche Forschungsvorsprung aus. Dominant wurden nun die Hofinstitute, die Hofbibliothek und das Haushof- und Staatsarchiv. Daneben gab es in einzelnen Landschaften bereits unterschiedliche Forschungsschwerpunkte, deren Beginn und Umfang meist mit den jeweiligen politischen Gegebenheiten zusammenhing. Mit der Jahrhundertwende setzten dank ihrer Reform die Universitäten in der Forschung ein. Hervorragende Persönlichkeiten, besonders aus deutschen Ländern berufene Gelehrte, bauten sie zu Zentren der Geschichtsforschung aus. Im Bereich des Mittelalters etwa wurde, das sei nochmals hervorgehoben, Innsbruck durch Julius von Ficker, den Leiter der Register Imperii, mit seinem Schülerkreis zu einem Wien gleichwertigen Zentrum, als dessen bedeutendster Vertreter Theodor von Sickel zu nennen ist. Dazu kam als Zentralorganisation für Forschungsvorhaben die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, die die hervorragendsten Gelehrten der Habsburger Monarchie in sich vereinigte. Ein über Österreich hinaus bedeutender Mittelpunkt der Hilfs- und Grundwissenschaften wurde das Institut für österreichische Geschichtsforschung, wenngleich es in den ersten Jahren keinerlei Editionsvorhaben durchführte und erst nach einem Vierteljahrhundert ein Mitteilungsblatt erhielt. Und wenn es auch nicht zu einem Ausgangspunkt der österreichischen Geschichtsschreibung wurde, so hat es doch die führenden österreichischen Historiker in seiner Sparte herangebildet und wurde es in diesem Sinn zu einem Zentrum der mittelalterlichen Studien. Durch seine Schüler wurden, besonders in den beiden letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts, die modernen Editionen und ergriffenen Werke auch in den einzelnen Ländern eingeleitet. Der Aufstieg des Instituts, aus dem 1881 das österreichische Institut für historische Studien in Rom hervorging, steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung, wenn man nach Richard Meister die letzten 35 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs als die glücklichste Epoche in der Geschichte der österreichischen Wissenschaft bezeichnen will. Ein gewisser Antrieb der Mittelalterforschung kann den politischen Strömungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht abgesprochen werden. Denn durch die deutsch-nationale Bewegung in Österreich und die nationalen Bestrebungen in den Ländern der Habsburger Monarchie konnte keine systematische österreichische Geschichte erwachsen. Neben den Länder- und Nationalgeschichten der nichtdeutschen Historiker des Habsburgerreiches und neben der Darstellung der Gesamtgeschichte Österreichs durch deutsch-österreichische Historiker wandten sich diese vor allem dem Problem der Kaiserpolitik im Mittelalter und ihrer Bedeutung für die deutsche Geschichte zu. Daraus entstanden langwirkende Geschichtswerke und wurden Quelleneditionen und Registenwerke erstellt bzw. in Angriff genommen, die zum Teil noch heute Grundlagen für die Geschichtswissenschaft darstellen. Danke. Io mi limiterò a sottolineare due punti che d'altra parte il professor Schmidinger ha ripetuto più di una volta e che sono veramente importanti a mio avviso, cioè il fatto che nell'ambito della ricerca storica austriaca fino alla metà dell'Ottocento le università non entrano perché nonostante la riforma teresiana della metà del Settecento, le università continuano in Austria a essere organizzate in modo da preparare in modo professionale, soprattutto per preparare con intenti pratico professionali gli impiegati statali, pubblici. Ecco, questo è una cosa molto importante perché ad esempio invece, come si è ricordato ieri, a Berlino, con la Fondazione dell'Età di Berlino, in Prussia, la Fondazione dell'Età di Berlino nel 1211, ma in parte già prima nel 700, questa di Göttingen, la situazione era parzialmente diversa, soprattutto da Berlino in poi la dimensione scientifica entra a costituire il pilone portante dell'attività dell'università. In Austria questo caso invece solo a partire dalla metà dell'Ottocento con le nuove riforme del conte Leo Thun, che hanno anche un altro effetto estremamente significativo secondo appunto quello che ha detto il professor Schmidinger. Questa apertura dell'università all'attività scientifica richiama moltissimi, molti dotti professori tedeschi che portano quindi in Austria l'esperienza che nella prima parte dell'Ottocento si è già sviluppata, di ricerca che si è sviluppata in Germania. Ecco, ci sono molti, molti esempi che sono stati anche ricordati. Tanto per fare solo un grande nome, Fichtner, che viene chiamato di Innsbruck e che poi fonda a Innsbruck una scuola particolarmente medievistica, particolarmente importante, appunto viene dalla Germania e come lui molti altri, anche non solo nel campo della storia, io mi limito a ricordare nel campo invece più mio l'importanza che ha avuto la chiamata a Vienna di Lorenz von Stein, sempre a opera di Thun, e questo nel campo delle scienze diciamo, sociali. Va bene. Ecco, allora questo significa che nella prima metà dell'Ottocento le attività di ricerca storica, di divulgazione di fonti, eccetera, vengono svolte all'interno della biblioteca, degli istituti e dell'archivio di corte, che hanno quindi questa funzione importante di spinta e lezione, ma che certamente non sono articolati come invece accadrà a partire dalla metà dell'Ottocento, quando la gestione insomma un po' centrale, ecco, dall'alto dell'operazione accanto all'università viene assunta dalla Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, che sviluppa una eccezionale, che naturalmente raccoglie i più importanti dotti esperti austriaci nelle varie branche e che nella sua classe storico-filosofica, no, filosofici storici classe, porta avanti un'attività molto intensa di studio e soprattutto di edizioni. E poi nel 1854 che viene fondato l'Institut für Österreichische Geschichtsforschung, il quale è un istituto che però per i primi anni non si occupa, dunque viene inteso come dovrebbe dedicarsi in modo particolare a coltivare, a sviluppare le cosiddette Hilfswissenschaften storiche. Ecco. Per i primi anni non si dedica alla edizione di fonti, addirittura passa un quarto di secolo prima che l'istituto pubblichi il suo bollettino, però poi l'istituto diventa in realtà il centro, sempre più il centro promotore e coordinatore di attività di ricerca che sono state minuziosamente elencate da professor Schmidinger anche nei vari Länder che componevano appunto l'impero. Ecco. Direi che una cosa importante è naturalmente il fatto che a partire dal 1854, adesso sto facendo conclusione io, emanazione di questo istituto è nel 1881, scusate evidentemente, l'Istituto Austriaco di Studi Storici che viene fondato allo scopo di poter sfruttare rapidamente e con prontezza, insomma, la già menzionata apertura dell'archivio Vaticano, che poi dopo effettivamente sarà anche seguito, come vedremo fra poco, dall'apertura dell'analogo istituto storico prussiano. Ecco, io mi chiuderei qui perché poi la conclusione, della relazione del professor Schmidinger era già contenuta nel foglio che c'era, ed è quindi inutile che io lo traduca. Chiedo scusa perché era troppo dotta la tua relazione, che potessi fare di più. In più c'è una difficoltà incredibile con le date, cioè è una cosa per me, io ogni volta sento una data in tedesco devo visualizzarla e poi la devo dire. È molto difficile. Chiedo scusa. Ero chiaro.